1. Bay dir, hair, such ich zuflucht, weshalb ich darum bitter, niemals in Schande zu geraten oder in meinem Vertrauen enttäuscht zu werden. 2. Erretten befrei mich aufgrund deiner Gerechtigkeit, nage dein or zu mir und gewahr mir dein notwendige Hilfe. 3. Eifer mich ein Schutzende Fels und ein Festberg, zu der ich jederzeit fliehen kann, da du mein Fundament und mein Sicher Festung bist. 4. Mein Gott, befrei mir aus der Gewalt der Gottlosen soe aus den Handen der, die Unrecht begehen und mich grausam unterdrücken. 5. Denn du bist mein einzig Hoffnung, Herr, und ich setz bereit seat meiner frühen Jugend mein gesamtes Vertrauen in dein Führung. 6. Wongeburten heb ich mich auf dich verlassen, da du mich bereits im Mutterleib versorgtest, daher gilt dir mein beständiger und aufrichtiger Lobpreis. 7. Verweil Menschen bin ich y ein außergewöhnliches Zeichen oder ein Wunder geworden, doch du bleibst mein Stork und sicher Zuflucht. 8. Mein Mund ist erfüllt von deinem Ruhm, so dass ich den ganzen Tag über dein Herrlichkeit und dein beeindruckend groß verkündige. 9. Verwerf mich nicht, wenn ich nun alt geworden bin, und verlass mich bitte nicht, wenn mein körperlichen Kräfte allmalig schwinden. 10. Mein Feinde außen sich abfällig über mich, waren jen, die mein Leben bedrohen, sich miteinander bereiten, einen Plan gegen mich zu schmieden. 11. Sie behaupten, dass Gott mich verlassen habe, weshalb sie mich nun verfolgen und gefangen nehmen wollen, da es angeblich niemanden mehr gibt, der mich rettet. 12. O Gott, bleibe nicht in der Fern, sondern eil mir stattdessen schnell zu Hilfe, mein Gott, damit ich vor meinen Feinden bestehen kann. 13. Mogen diegenigen, die mich anfeinden, beschamt und vernichtet werden, waren Schande und Schmark Jean bedecken sollen, die mein Unglück beabsichtigen. 14. Ich jedoch word ungeachtet der Umstand beharrlich auf dich hoffen und danach streben, dein Lob bei jeder Gelegenheit weiter zu vermehren. 15. Mein Mund soll von deiner Gerechtigkeit und deinen Taten des Heils berichten, obwohl ich deren unermesslich Ansel gar nicht vollständig erfassen kann. 16. Ich word von den matchvollen Taten Gottes, des Herrn, berichten und ausschließlich den Gerechtigkeit als die einzige Grundlage meines Lobes ruhmen. 17. Gott, du hast mich bereit seat meiner frühen Jugend unterwiesen und bis zum heutigen Tag verkündige ich volle Überzeugung den wunderbaren Taten. 18. Verlass mich auch im hohen Alter und bei grauem Haar nicht, o Gott, damit ich der nächsten Generation von deiner Macht und allen künftigen Menschen von deiner Stork berichten kann. 19. Dein Gerechtigkeit, O Gott, reich bis in die höchsten Himmel, da du so außergewöhnlich groß Taten vollbrachtest, stellt sich die Frage, wer ist dir ebenbürtig? 20. Obwohl du uns mit viel Not und Unglück konfrontiertest, wirst du uns neues Leben schenken und uns aus den tiefsten Abgründen der Oder wieder empeheben. 21. Du wirst mein Ansehen und mein Wort vergrößen und dich mir erneut zuwenden, mich in meiner schwierigen Lage umfassen zu trosten. 22. Dieschalb wird ich dich und dein true mit dem Spiel der Halfpreisen und dir auf der Zither Lobsingen, du heiliger Israels. 23. Mein Lippen werden vor Freude jubeln, wenn ich dir zu Ehren Spiel, ebenso wie mein Seel, die du aus der Bedrängnis erlostest. 24. Zudem word mein Zunge beständig von deiner Gerechtigkeit sprechen, da jen, die mein Verderben herbeisenten, nun endgültig beschamt und gedemütigt worden sind.